So, jetzt kommen wir zu der praktischen Erklärung. Also der Reihe nach, wir haben schon gesagt, wir haben angefangen mit Pulsation. Hoffentlich, jetzt Pulsation ist klar bei allen. Wenn Sie sich konzentrieren, irgendwo im Körper können Sie Pulsation sehen. Wenn Pulsation klar ist, dann auch Härte. Härte ist eigentlich nicht schwer. Ich glaube, man sollte nicht viele Schwierigkeiten damit haben. Was schwer ist, dann ist Rauheit. Für vielen Rauheit ist schwer. Dann, ich kann gewisse Tipps geben. Wie man damit umgeht, mit Rauheit, damit es ein bisschen klarer erscheint. Wenn Rauheit nicht klar ist, dann soll man versuchen, Rauheit zusammen mit Pulsation und Härte sehen. Dann wird diese Rauheit immer klarer und klarer erscheinen. Und wir haben darüber schon gesprochen, was ist die Manifestation von Erde. Manifestation von Erde ist dies. Pachupatana von Erde ist Sampaticana. Sampaticana ist diese Fähigkeit zum Empfang. Erde ist manifestiert durch Fähigkeit zu Empfang. Jetzt, Sie haben versucht, was empfängt unseren Körper, diese alle Sachen, wenn Sie diese Haut wegnehmen, dann was geschieht mit dem Körper? Alle diese Flüssigkeiten, was bleibt noch übrig? Das hält diese raue, weil es kann, so wie Erde kann, diese Wasser und alles, was hineinfließt, es kann einnehmen, indem es in sich diese leere Platzen, so wie Poren in unseren Haut, dann kann es diese alles einnehmen. Also, wenn Sie sich gut konzentriert haben, haben Sie bestimmt schon entdeckt, dass wo es Pulsation gibt, da gibt es auch Härte. Wenn Sie das schon entdeckt haben, dann werden Sie sehr, sehr klar sehen können, dass diese Pulsation und Härte kommt zusammen mit Rauheit. Rauheit, so entwickelt das alles. Ja? Ist Rauheit dann praktisch alles zusammenfassende? Also die Haut, die Gefäße zum Beispiel oder auch die Sehnen? Genauso. Okay. Aber man muss unterscheiden zwischen dieser Rauheit und Wasserelement. Die Eigenschaft vom Wasserelement ist Abadhana, Kohäsion. Kohäsion und Rauheit ist nicht dasselbe. Also nicht mischen zusammen. Kohäsion aber, wie wir später sehen werden, kann man nur durch Intellekt verstehen. Aber Rauheit kann man durch direkte Yoga-Erfahrung, durch körperliche Erfahrung erleben. Rauheit bei uns ist so ein bisschen wie Sandpapier, so eine raue Oberfläche, ne? Aber hier ist er wohl mehr etwas Festes gemeint, ne? Also das ist ja die festen Bestandteile mehr. Na, diese Schmirgelpapier ist auch sehr fest, deswegen kann es diese Funktion haben. Deswegen muss man das, diese Rauheit und Härte und Schwere, die kommen zusammen. Das sind drei Aspekte. Also, wenn Sie so machen, wenn Sie das zusammenfassen mit dem Frieren, was Sie gelernt haben, mit Pulsation und Härte, dann sollte auch dann Rauheit allmählich klarer werden. Auf jeden Fall, wenn Sie ziemlich klaren Eindruck von Rauheit haben, wenn es nicht so klar ist, machen Sie sich keine Sorgen, gehen Sie weiter zu. Gewissermaßen soll es klar sein, dann, wenn man zu Nächsten geht. Aber es, wenn es nicht perfekt so ist, dass wenn Sie sich am Spitze von Finger konzentrieren, Sie können sehr klar Rauheit entdecken, machen Sie sich keine Sorgen, weitergehen, indem Sie immer wieder, wiederholen, dann kommen Sie, diese Klarheit verschärft sich. Dann nächste nach Rauheit, was kommt? Schwere. Dann wie? Wie nimmt man wahr Schwere? Gravitation. Gravitation. Du legen, wenn Sie eine Hand auf andere, was spüren Sie? Diese obere Hand ist schwer. Spüren Sie das? Wenn Sie Körper fallen, so diese Wirbelsäule, wie sagt man? Beugen. Beugen, ja, fallen, nicht fallen lassen. Biegen, hängen, hängen ist besser. Wenn Sie Wirbelsäule hängen, und dann was spüren Sie? Schwer, Kopf ist schwer. Ist das klar? Dann wieder gehen Sie über den ganzen Körper. Die Strecke, die Sie mit Pulsation und mit Härte und mit Rauheit gemacht haben, und überall spüren Sie dann Schwere. Die ist bestimmt da. Wenn Schwere einigermaßen klar ist, wo Sie sich immer im Körper konzentrieren, können Sie das identifizieren, dass es da ist. Dann gehen Sie weiter. Und was kommt weiter? Stützen. Stützen gehört zu Windelement. Oder? Das ist die schwere Seite von Windelement. Was ermöglicht, dass wir jetzt gerade sitzen können? Stützen. Wenn dieses Windelement unsere Körperlage nicht stützt, dann was macht Körper? Fällt. Und lassen Sie Körper fallen. Und dann wieder stützen Sie ihn, dann sehen Sie sehr klar, was uns die Festigkeit von unserer Körperlage, auch im Liegen, auch im Gehen, auch in Stehen, diese Festigkeit von Körperlage ist durch Windelement, stützen, die schwere Seite von Windelement. Ja? Entdeckt, dass es in Härte übergeht. Also wenn ich die Wirbelsäule runtergewandert bin, dann habe ich Härte und gleichzeitig Stützen. Na, sehr gut. Wenn Sie mit Stützen Probleme haben, dann und versuchen sie Stützen zusammen mit Härte. Dann wird Stützen sehr, sehr klar. Hm? Sehr gut. Das ist eine sehr gute Bemerkung, sehr gute Insight. Wenn Probleme mit Stützen immer zusammen mit Härte, hm? Dann Stützen wird sehr, sehr klar erscheinen können. Hm? Ja? Je nach den Eigenschaften, können wir in einer verschiedenen Reihenfolge durch den Körper gehen oder soll das immer gleich sein? Weil ich spüre ja diese Eigenschaften verschieden stark in verschiedenen Körperteilen. Also wenn ich durch den Körper wandle, kann das unterschiedliche Reihenfolge sein? Am besten gleiche Reihenfolge, weil du sollst dich gewöhnen, dass du dann fängst den Körper 12 Eigenschaften zweimal in einer Minute oder dreimal in einer Minute. So schnell muss man machen. Und dann wie machst du, wenn du nicht diese Reihenfolge sehr klar bist? Also jetzt machst du eine Reihenfolge, was dir am besten für dich passt. Und dann bleibst du bei der Reihenfolge, das ist besser. Und damit du auch verstehst, dass wo immer es Härte gibt, da gibt es Rauheit, da gibt es Stützen, da gibt es alles, gibt es da. Hm? Nur der Eindruck muss klar sein. Und dann ist es da. Hm? Und muss man wirklich ganz komplett gehen? Also ich habe zum Beispiel mit der Stück-für-Stück-Meditation angefangen und bleibe dann irgendwann in den Armen hängen. Das dauert ewig. Also muss man, oder kann man einfach den Korpus nehmen und so von oben nach unten? Erst fängt man immer bei den klaren Plätzen, wo man am einfachsten identifizieren kann. Dann 2, 3 oder 4 Plätze, die sehr klar sind. Dann in der Nähe sieht man. Dann weiter. Und dann, wenn es klarer wird, dann über den ganzen Körper. Und dann braucht man nicht unbedingt komplett, wenn man schon klar gesehen hat, dann nur so gehen und wird es klar. Wenn Sie klares Bild haben, wenn es klar kommt, dann gehen Sie weiter zum nächsten Element. Es ist immer, indem Sie wiederholen, wird es immer klarer. Und Sie fassen dann, wie wird es klarer, indem Sie es zusammenfassen. Hm? Aber damit Sie es zusammenfassen, müssen Sie es mit Konzentration sehr, sehr klar trennen können. Sonst können Sie nicht zusammenfassen. Hm? Das ist die Bedeutung. Für die Intelligenten, dann, die Visuddhimagga sagt, die besonders begabten, Intelligenten, wie üben sie 4 Elemente Meditation? Wie ein Metzger. Hm? Metzger oder sein Gehilfe. Hm? Er nimmt ein großes Messer und tötet die Kuh. Hm? Dann, was macht er? So war es früher in Indien, in China auch. Dann geht er an der Kreuzung der 4 Straßen, macht er seine Verkaufkutti da, diese Baude, wo er Fleisch verkauft, und zerlegt er es in kleine Stücke, bis allmählich er sieht nicht mehr Kuh, er sieht nur Fleisch. Diese Sanya-Wahrnehmung von Kuh ist völlig verschwunden und was er nur sieht, ist Fleisch. Hm? Stücke von Fleisch, und er hat keine, denkt nicht mehr, dass er verkauft Kuh, er nur denkt, dass er verkauft Fleisch. Die Kuh ist schon verschwunden. Hm? Indem er das geschickt mit dem Messer zerlegt hat. zerteilt. Es gibt diejenigen, die sich mit chinesischer Literatur beschäftigen. In Zhuangzi gibt es sehr schöne Geschichte von dem geschickten Metzger. Kennen Sie? Der sehr berühmte Geschichte, das war der Hauptkoch von dem großen Kaiser, dem chinesischen König. Der war so geschickt, dass er konnte in sehr kurzer Zeit die beste, so wie unsere Köchin Elvira, sie sehr geschickt. Er kann gleich so in dieses Fleisch wirft er in, macht er schon fertig und dann bratet er alles und mit. Und dann der König ist, bewundert sich, wie kann er sowas machen, wie kann man so geschickt sein. Und er fragt ihn, lieber Freund, wie hast du so geschickt gelernt, zu kochen und zu schneiden und so. Und er sagt, lieber König, ich weiß nicht, was ich mache. Ich einfach konzentriere mich und halte Messer in Leerheit. Und wenn ich mich konzentriere, dann zerlege ich genau, ich weiß nicht, was ich mache. Und genau zerlege ich Fleisch nach den Sehnen und Gemüse nach den Stücken, die ich brauche. Und ich denke überhaupt, was ich mache, und ich weiß nicht, was ich mache. Aber wenn ich mich konzentriere, Messer halte, dann sehe ich nur Leerheit und zerlege alles. Mein Sohn, er guckt auf mich schon jahrelang, aber er kann das nicht lernen. Und ich weiß auch nicht, wie ich das erklären kann. Diese Kunst einfach lernt man, indem sie weiter gehen, durch die zerlegen sie die Elemente und machen sie immer schneller und wieder. Dann, es kommt auf natürliche Weise, dann sehen sie sehr, sehr klar. Und der Metzger ist, so wie Sudhima gesagt, das ist Satipatthana Sutta, der Metzger ist niemand als der Yogi, das sind Sie jetzt, großartige Metzger, sind Sie alle, indem Sie zerlegen den Körper in Elementen. Und was ist Kreuzung von den vier Straßen, wird erklärt als die vier Körperhaltungen. In den vier Körperhaltungen, wenn man sehr, sehr scharfen Intellekt hat, dann in dem Körper sich bewegt und alle diese Qualitäten von Elementen N kann man schon identifizieren, die sind in Wandel. Und alle diese Platz von Erde wird dann Wasser will dann Feuer will dann Wind, und alle kann er sehr klar identifizieren, dass es nur diese Elemente da ist, nur diese Eigenschaften erscheinen, nichts anderes. Aber weil wir sind, die meisten von uns leider nicht so geschickt sind, dann müssen wir sehr, sehr systematisch ein nach dem anderen, bis wir zu dieser Konzentration kommen. Und wenn diese Konzentration da ist an die Elemente, dann kann man damit sehr wunderbare Sachen machen. Und ich hoffe, dass Sie alle bald dabei sein werden. Aber es wird eine Weile dauern. Und jetzt sind Sie dabei, diese Konzentration zu entwickeln. Also nicht zu viel denken. Denken Sie an diese großartige Metzger und den Kaiser. Er weiß nicht, was er macht, er einfach schneidet. Muss man sich konzentrieren und nicht zu viel denken und dann kommt es. Dieser Eindruck muss klar sein, wenn der physische Eindruck klar ist, dann kommt die Konzentration. Wenn die Konzentration kommt, dann fassen Sie die Sachen einfach zusammen. Man weiß nicht wie, warum. In Burma wird es auch so gemacht. Niemand, der gute Kachayana kann sagen, niemand erklärt, warum es so ist, warum es einfach mach so, mach so, mach so und fertig. Niemand erklärt, warum es so ist und wie diese Elemente, was das bedeutet und einfach machen, dann werden Sie schnell diese großartige Metzger mit dem großen Messer, das in Leerheit steht. Aber muss man einfach machen, machen, machen, nicht immer fragen, warum es so ist. Einfach machen, einfach schneiden. Also wenn Sie mit ein Element nicht so klar erscheint wie der andere, macht nicht, indem Sie es schon identifiziert haben und so, sind Sie klar, gehen Sie weiter, Sie wissen sowieso, immer wiederholen. Wenn Sie zu Rauheit kommen, dann müssen Sie immer wiederholen, Pulsation, Härte, Rauheit, Pulsation, Härte, Rauheit, Pulsation, Härte, Rauheit. Wenn dann Sie zu Schwere kommen, dann immer wiederholen. Pulsation, Pulsation, Härte, Rauheit, Schwere, Pulsation, Härte, Rauheit, Schwere, Pulsation. Das, wie ich gesagt habe, das, was nicht so klar ist, dann machen Sie langsamer. Das, was sehr klar ist, dann nur über den Körper schnell gehen. Und indem Sie es machen, dann langsam, langsam kommt dieses Messer in Leerheit, das sehr klar schneiden kann. Alle sind überzeugt. Okay, dann wir machen Meditation eine Stunde.